Fanboys. Mit dem Onkel Dom. Ja, hallo, und mit dem Marcellus Onkelus. Ja, hallo, und mit Martin. Das hört sich jetzt irgendwie gerade an wie eine Krankheit. Willkommen bei Mobile Max. Nee, wir sind nach wie vor die Fanboys. Wir sind die Fanboys. Ja. Wir benennen uns auch nicht um in Bumzakritören, auch wenn die letzte Folge jetzt so hieß. Sondern aus Trollolo-Gründen. Saure Gurkenzeit. Ja, so heißt diese Folge. Ein Begriff aus dem 18. Jahrhundert. Okay. Hat das was mit 131 zu tun? Nein, das hat nichts mit 131 zu tun. Die 131, ich habe was Schönes gefunden, nämlich das Haus der 131 Biere. Okay. Hat im Sortiment über 300 Biere. Keine Ahnung, warum das Haus der 131 Biere Haus der 131 Biere heißt. Tja. Ich hatte ja in Köln um die Ecke, als ich da gewohnt habe, das Biermuseum. Ah. Das war ein Kiosk oder wie man in Köln sagt, Bütchen. Mhm. Oder Trinkhalle. Trinkhalle. Naja, das ist was anderes, oder? Also Bütchen und Trinkhalle sind noch zwei verschiedene Dinge, oder? Ja, da nicht unbedingt. Okay. Ich lasse mich gerne korrigieren, meine Köln-Zeit ist auch schon 7 Jahre her. Jedenfalls war das ein Kiosk, der bestimmt mehr als 131 Biere hatte. Verschiedene. Ja. Und der hat auch immer die Artikel aufgehängt, die in der Lokalpresse waren, über das Biermuseum. Herzliche Grüße ans Biermuseum, falls es das noch gibt. Ja. Die Exponate im Biermuseum. In der Nähe vom Friesenplatz. In der Antwerpener Straße. Genau. Ja. Genau. Hausaufgabe an die Hörer und Hörerinnen. Geht doch mal vorbei und schickt uns ein Foto. Ja, genau. Gut, aber wie man jetzt schon erraten hätte können, es ist Folge 131. Genau. Ohne Bier, leider. Aber so ist das. Ja, mit Limo. Mit Limo. Sagte er und nahm einen Schluck. Ich hätte jetzt eigentlich. Genau, gut. Dafür im Hochsommer. Ja, ja, ja. Also, ich schimpfe ja immer über die Wetter-App von Apple. Weil die so schlechtes Wetter macht. Also das Yahoo-Wetter. Aber so krass wie diese Woche war es eigentlich noch nicht. Da war der Unterschied zwischen der angesagten Temperatur und der aktuellen Temperatur um die 15 Grad. Ah. Und auch so die Einschätzung, ob es regnen würde oder nicht, war auch sehr, sehr nett. Ja, aber das ist ja sowieso so eine Sache. Selbst das Regenradar ist da ja öfter mal schwierig. Na, aber das Interessante war, dass der aktuelle Wert, glaube ich, 20 Grad angezeigt hat und der Prognosewert für den Tag in einer Stunde 35 oder so, was sich aber nicht geändert hat. Das war dann jede Stunde 10 Grad zu viel. Ja, aber das ist ja sicherlich nichts, was sich irgendwann mal verbessern wird. Nein, aber Yahoo ändert jetzt sein Logo, habe ich gelesen. Das wird viel helfen. Ja, ja, das haben sie jetzt irgendwie groß angekündigt, dass sie innerhalb von den nächsten x Tagen jetzt ein neues Logo vorstellen werden. Bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich auch. Nicht. Naja, mit Flickr haben sie eigentlich ein ganz nettes Ding gemacht jetzt. Also es wird nicht. Die sollen ihre Wetterdaten auf die Reihe kriegen. Verdammt. Also ich hatte ja. Das könnten sie absägen. Das könnten so ich hatte ja als Idee, um das aktuelle Wetter anzuzeigen, dass du die Wetter-App aufmachst, da wird eine beliebige Zahl angezeigt. Dann kannst du drücken, ob du empfindest, dass es wärmer oder kälter ist. Mhm. Und dann ändert sich für alle ein bisschen der Wert. The crowdsourced Wetter. Genau, crowdsourced aktuelles Wetter. Ich hätte ja gerne dieses, wie heißt es gleich wieder, Dark Skies, oder? Diese tolle Regenradar-App, die nur in Amerika funktioniert. Ich glaube, die heißt anders. Irgendwas mit Skies. Ja, ja, die. Blue Skies. Aber die wollte doch expandieren. Ja, ja, in Großbritannien funktioniert es wohl schon. Und ist voll hip. Ja, ja. Nun ja. Ändert aber auch nichts am Wetter. Zurück zum Agenda-Gedöns. Als erstes habe ich auf der Liste die EFF, die Electronic Frontier Foundation. startet trollingeffects.org. Yep. So ein bisschen angelehnt vom Namen her an Chilling Effects, was ja irgendwie behandelt quasi oder festhält, welche Seiten in zum Beispiel bei Google, wenn jetzt Google eine DMCA bekommt und dann so Seiten aus dem Index nimmt, dann werden die bei Chilling Effects eingetragen und man kann quasi gucken, welche Effekte dieses DMCA hat. So, und ähnlich soll das jetzt bei Trolling Effects wohl sein für Patente. Ja, weil das Patentsystem ja irgendwie nicht so dolle ist, ne? Mhm. Und da wollen sie so ein bisschen Infos sammeln zu so Patenttrollen, wirklich. Ja, also was es wirklich konkret für Auswirkungen hat, dass jetzt irgendwie irgendwas patentiert ist oder wie genau stellen sich, hast du Ahnung, wie genau man da submitten kann und was da submitted werden soll? Also so ein bisschen Vorfälle, also die so Jungs wie Lotzes und Co., dass man die dann hier so mal auch, also die nicht so publik werden, man da eintragen kann auch und recherchieren, was denn da so genau passiert. Dann gleichzeitig, glaube ich, schon auch so ein bisschen Kontakt aufnehmen und Hilfe suchen, wenn ich denn Opfer bin von so einem Patent-Troll. Ja, und jo. Es gab ja letztens auch die Story von, wie heißt der gleich wieder? Der Excel-Programmierer. Scholz-Polski. ja, also eigentlich das bessere Keyword ist der sich einen Visual Basic zu PHP-Converter geschrieben hat. Und trotzdem Software macht, die funktioniert. Das ist für mich ein großes Mysterium, aber eigentlich ein sehr netter Kerl, so von dem, was er schreibt. Und von und der hat ja letztens auch diese Story geschrieben, dass er bei. Dass es diese nicht Stack Overflow, sondern andere Overflow-Seite gab, dass er die mit initiiert hat, wo eben Prior Art gesucht wird für Patente, dass man die frühzeitig abwürgen kann. Genau, das ist auch passiert und ich glaube, es ist deswegen geschrieben worden, weil es jetzt zum ersten Mal in einem Beschwerde-Filing, glaube ich, wirklich zitiert wurde. So genau, diese community-basierte Prior-Art-Suche für Patente, die da gerade in Prüfung sind. Ja, und an sich auch eine coole Sache. Ja, wie heißt denn das Ding dann auch? Patent-Overflow? Es ist, glaube ich, eher, ist das nur Amerika wieder? Ja, das ist da ein amerikanisches Patentsystem, genau. Ja, was aber auch schon kaputt genug ist. Ja, und die gucken halt quasi so, was man, was gerade so aktuell ist an Patenten, wo man irgendwie torpedieren könnte sozusagen. Und sammeln dann da entsprechend die Sachen, die schon vorher gepublished wurden, wo Ähnliches drin steht und dementsprechend dann halt das Patent invalidieren. Genau, das Ding heißt askpatents.com und ist so patents.stackexchange.com. Da kann man das erreichen, da kann man das eintragen. Das ist auch auf der Troll-Seite verlinkt auch. Also da sind ja auch ein paar Partner mit am Start und das ist natürlich auch eins der Mittel, weil Prior Art hilft halt schon. Ja. Wird gerne übersehen. Muss dann erst irgendwann später in irgendwelchen Klagen passieren. Tja, Klagen gab es ja auch. Gibt es ja diverse. Und jetzt gerade hat das auch wieder so lustige Effekte, lustige Früchte getragen. Weil Samsung hat irgendein Patent auf irgendwas, was in alten iPhones und alten iPads drin ist. Vielleicht auf den GSM-Chipsatz, weil es wohl nur die AT&T-Modelle betrifft. Ich weiß es nicht genau. Ja, genau, habe ich mir das nicht angeguckt. Auf jeden Fall gibt es da einen Patentstreit und der ist auch zugunsten von Samsung gerade entschieden. Keine Ahnung, ob das jetzt final ist oder ob da noch Berufung eingelegt wird. Genau, aber es ist das ist irgendwie nicht gerichtlich, sondern außergerichtlich passiert. Ah. Nämlich bei der ITC, bei der Welthandelsorganisation. Bei der International Trade Commission von Amerika. Also US-ITC. Ach, US-ITC, das ist ja noch die amerikanische internationale Handelskommission. Ja. Okay. Zumindest der amerikanische Arm da an der Stelle. Und das war auch, glaube ich, Import nach Amerika wäre verboten. Ja, genau. Also das hatte Samsung eben erwirkt, dass jetzt beinahe ein Importstopp in Kraft getreten wäre, der es Apple halt irgendwie auch verboten hätte, tatsächlich von den chinesischen Zulieferern irgendwie iPhone 4S und iPad 2 zu importieren, um es zu verkaufen in Amerika. Genau. Und dann kam der Onkel Obama und hat gesagt, jetzt hier mal nicht so, ist gar nicht alles so, hier mal Veto. Ja, hier mal Veto, was ganz interessant ist, dass man so Veto von so einer hohen Stufe hat. So ein bisschen, wenn man ein bisschen mehr reinguckt, ist es aber wohl doch so, dass das Ruling von der ITC auch sehr fragwürdig war an der Stelle, okay. Weil es geht darum, dass das so ein Basispatent ist, das dann unter FRAND angeboten werden muss, was eine lustige Abkürzung ist, FRAND, das heißt zu Reasonable Terms, weil das ist so eine Grundlage, die musst du zu brauchbaren Bedingungen anbieten, und es gibt wohl relativ gut belegt, auch wenn es irgendwie geschwärzt ist in den öffentlichen Varianten davon, die Sache, dass Samsung da nicht so damit umgegangen ist, sondern des Angebots immer so größere Sachen mit beinhaltet hat, also irgendwie so Deals mit, okay, wenn ihr dürft es nur machen, wenn wir dann wiederum was anderes machen dürfen, oder also Sachen, die nicht unter diese Art von Abkommen fallen, und deshalb war das Ruling im Original auch schon ein bisschen schwierig. Trotzdem ist jetzt natürlich irgendwie dass die Obama Administration da direkt eingreift, finde ich schon auch sehr krass. Ja, und das hat irgendwie auch so ein bisschen, es gab ja dann irgendwie auch so ein paar Pressestimmen, die sagen, hier, wenn es jetzt irgendwie ein koreanischer Konzern ist und ein US-Konzern, die sich streiten, dann wird da plötzlich Stellung bezogen. Aber wenn sich zwei amerikanische Konzerne streiten, dann guckt man mal zu, was passiert. Die einen fanden das dann unfair gegenüber Apple wegen Amazon und Apple, und die anderen fanden das unfair gegenüber Samsung wegen jetzt eben der Geschichte. Aber insgesamt hat irgendwie schon bezeichnend, dass das Patentsystem da an der Stelle soweit ausufert, dass da ein präsidentiales Veto irgendwie eingelegt werden muss. Ja. Ja, vielleicht ist es ja was Aufmerksamkeit erzeugt und das noch irgendwann mal kippt. Diese ganze Patentgeschichte, sie ist einfach, ich finde die schon auch sehr anstrengend und unangebracht und dysfunktional, also auch bei uns. Ja, ja. Naja. Ja, vor allem halt Softwarepatente und so Kram, ist halt wirklich, nun ja. Nun ja, nun ja. Wir waren gerade schon bei Amazon, und Amazon wird hier geführt von Jeff Bezos. Übrigens, Interviews mit Jeff Bezos solltet ihr euch angucken, die sind super skurril. Ich habe, glaube ich, einen in der Daily schon mal gesehen und irgendwie bei All Things Digital war auch einmal. Er ist ein sehr skurriler Typ, so live im Interview. Er ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Ansteckend, so ein bisschen. Ansteckend? Ja, so lachentechnisch. Ach so, okay. Und creepy. Ja. Genau. Und diese Mischung hat dann auch einige verunsichert die Woche, nachdem bekannt wurde, dass Bezos jetzt mal seine Portokasse in die Hand genommen hat und die Washington Post gekauft hat. Ja. Die Washington Post, eine Tageszeitung, glaube ich. Oder ist eine Tageszeitung, ja. Der es momentan nicht so hundertprozentig gut geht, also die irgendwie schon mal höher angesehen war, ein bisschen angeschlagen, jetzt natürlich auch finanziell so ein bisschen angeschlagen war, und Bezos hat jetzt irgendwie mal ein bisschen Kohle in die Hand genommen und das mal einfach so gekauft. Seine Aussage war aber dann gleich in einem Brief an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, es ändert sich nichts und ich bin auch voll der Kumpel von eurem Chef bisher und ist alles gut, und ich habe jetzt nicht vor, das als irgendwie mein Sprachorgan zu benutzen, sondern ich will einfach so, hier, mach mal weiter die Washington Post, ist alles gut. So. Ob man das jetzt glauben will oder nicht, das steht natürlich auf einem Blatt, aber an sich hat irgendwie auch bezeichnend, dass wenn man zumindest die Argumentation so ein bisschen glaubt, die Journalismus und Tageszeitungen mittlerweile so ein Feld sind, wo sich Milliardäre als Charity irgendwie vertun und so irgendwie quasi statt an eine NGO zu spenden, mal so eine Zeitung finanzieren. Ach so, meinst du das vielleicht? Ich verstehe. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, Amazon ist für mich immer so ein bisschen so zwiegespalten, weil so grundsätzlich ist Amazon ja schon eher so die Aldi-Nummer, Masse und kein Gewinn oder Minimalgewinn und die komplette Kette ausbeuten. So. Ja. Gleichzeitig, wenn ich irgendwas online kaufe, kaufe ich es dann trotzdem wieder da, weil die halt irgendwie einerseits am nächsten Tag liefern, oder auch wenn ich jetzt mal selbst irgendwie durch die Stadt hier ist das Einkaufszentrum nebendran. Es ist oft schwieriger, da einen Artikel zu bekommen, als jetzt mal eben mal schnell immer über Amazon zu kaufen, und dann okay, finde ich es eigentlich nur schade, dass es nur Amazon gibt und nicht noch einen anderen großen Versender, den man ernsthaft benutzen kann. Aber ich weiß, ich habe mich letztens gefragt, ist die Infrastruktur schon schlechter geworden durch Amazon und Co. oder war es einfach schon immer so schlecht? Weil ich habe irgendwie jetzt letztens versucht, Kühlakkus zu kaufen, so, und keine Chance. So, irgendwie nach dem sechsten Geschäft habe ich dann aufgegeben. Echt? Kühlakkus war so, ja, sowas. Also ich hatte auch so ein, zwei so Haushaltsartikel, die dann auch ganz schwer aufzuschreiben waren und dann nur über Amazon. Oder auch so eine ganz Basic-Geschichte, Frit. Zum Beispiel Frit kriegst du über Amazon ganz entspannt und im Supermarkt so gut wie nicht, nirgendwo. Also diese Zuckerfritz. Also ich zumindest in meiner Umgebung nicht. Sind Frit nicht diese Mauam-Stangen mehr oder weniger? So. Sind das nicht die dünnen mit den Sollbruchstellen? Ja, genau. Okay. Also die habe ich aber trotzdem. Auf Amazon war es am einfachsten, die zu bekommen, okay. So in einem größeren Radius. Faszinierend. Naja, und auch bei anderen Dingen. Also, ich habe ein Spiel gekauft, das war zu einem GameStop günstiger als auf Amazon. Und das war seltsam. Aber Spiele kauft man jetzt mittlerweile eh online. Ja, das war beim Nintendo und da. Ah, okay, da. Ja, wobei. Ich will nicht an mein 3DS was binden direkt. Verstehe ich. Auch wenn ich es eh nicht weiterverkaufe, aber wenigstens will ich es dann verschenken, mit einfach so das Spiel verschenken. Und nicht. Es hängt dann an meinem Account und an meinem DS. Solange es noch geht. Ja. Solange das noch geht. Aber wir waren mit Jeff Bezos und der Washington Post. Wir wissen aber auch nicht, was er vorhat, oder? Oder wissen nö. Nee, ich habe mit ihm telefoniert und er hat mir das verraten. ich fand's nur eine lustige Schlagzeile, so dass irgendwie Bezos mal irgendwie so hier nebenbei die Washington Post kauft und habe dann im Zuge dessen auch so ein bisschen geguckt, was der sonst noch so macht. Und da sind so einige ganz lustige Sachen dabei. Unter anderem hat er zum Beispiel immer noch pets.com. Also es ist wirklich so, er hat es gekauft. Ja. Nicht Amazon. Nein. Washington Post gekauft, sondern Jeff Bezos. Jeff Bezos hat es gekauft. Hat jetzt sich überlegt, ich kaufe mir mal die Washington Post. Ich kaufe mir mal so eine Firma. Und irgendwie die Größeneinordnung war irgendwie so 250 Millionen, glaube ich, oder so? Ja, aber ich glaube, das Lustigere war wirklich so ein paar Tagesgehalt oder so, gefühlt. Von, ja, also, ja, das ist 1% irgendwie von seinem. Also wirklich gefühlte Portokasse von seinem Umsatz, den er so im Jahr macht. Das ist ja auch schräg. Also sein Portfolio ist halt auch total absurd, weil er hat halt immer noch pets.com zum Beispiel, was ja irgendwie so eine Zeit lang so der Domain-Name war, der die New Economy und die Dotcom-Blase repräsentiert hat, gehört immer noch ihm. Und unter anderem ist er auch Hauptsponsor der 10,000-Year-Clock, was ich ein total absurdes Projekt fand, was ich auch erwähnen wollte, weil das wird von dieser Long Now von der Foundation irgendwie gesponsert. Die irgendwie da ist irgendwie Brian Eno dabei und Esther Dyson, glaube ich, auch. Und die richten halt so das Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Dinge so bauen, dass sie auch noch in 10,000 Jahren funktionieren und so. Okay. Es ist eine sehr abgespacede Sache. So. Aber ist jetzt trotzdem eine physikalische Uhr, die da gebaut wird, als ein Projekt? Oder? Genau, und die bauen da so eine riesige Uhr, die jetzt 10,000 Jahre lang funktionieren soll und jedes Jahr irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein anderes Geräusch abspielt. Also die kann Musik spielen und genau. Wird niemals die gleiche Melodie mehrmals spielen. Genau, und einmal im Jahr gibt sie quasi dann an, jetzt hier das neue Geräusch des Jahres. Okay. Ja. Aber es ist geplant, noch mehr von diesen Uhren zu bauen. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe bis jetzt nur die eine gesehen. Aber jetzt erstmal die eine. Hm. Ja, damit man auch in 10,000 Jahren noch weiß, wie spät es ist. Und gibt es so seine Weltraumfirma noch eigentlich? Bezos hat auch eine Weltraumfirma. Ja, hier steht das Blue Origin 2000, das ist aber die Info ist von 2000. Das ist so ein bisschen länger her. Naja, also. Ja, wir wollen Menschen in den. Also, so, aber der andere hieß ja SpaceX. Dieser eine. Ja. Ich fliege selber in den Weltraum. Wo wir schon bei Ich fliege selber in den Weltraum sind und irgendwie durchgeknallte Typen, die in den Weltraum fliegen. John Carmack. Der hat ja auch Schlagzeilen gemacht diese Woche. Ach, der John Carmack. Was hat denn der denn schon gemacht in seinem Leben? Klär mich doch mal. John Carmack, einer der Mitgründer von IT, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist verantwortlich so für diese ganzen Innovationen im Shooter- und Ego-Shooter-Bereich, die uns irgendwie Doom und Quake und wie sie alle heißen gebracht haben. Wird irgendwie, also ist auch nach wie vor einer der Koryphäen im Bereich 3D-Rendering und Ego-Shooter-Gedönse. Arbeitet bei IT nach wie vor als der Chief Visionary of Super-Gedöns. Und hat jetzt festgestellt, dass er noch nicht genug Jobs hat, weil er hat ja irgendwie nur diese Weltraumfirma und IT. Und hat jetzt gesagt, ja, jetzt wir machen jetzt auch noch, also ich arbeite jetzt auch noch für Oculus. Aha, also auch noch. Ist ja, nicht ja. So ein, nur noch. Nein. Oculus, also baut jetzt auch in Dallas extra nochmal ein Bürogebäude oder mietet Räume an zumindest, damit er nicht so weit commuten muss. Also irgendwie von einem Job zum anderen nicht so weit hat. Ich verstehe, aber schon interessant. Mir würde sehr Spaß machen, wenn die nächste Revision oder so von der Oculus Rift so richtig Gas gibt, weil es ist schon echt eine geile Sache. Ja, also Carmack ist jetzt CTO, Chief Technical Officer. Ich kriege heute nichts gebacken. Ist dann quasi dafür zuständig, dass die Consumer-Variante, die dann erst Ende 2014 kommen soll, was ich jetzt gelesen habe. Ich dachte eigentlich, dass die wären da irgendwie früher schon geplant gewesen. Dass die dann auch ihren Weg in die Hände des Verbrauchers findet. Also im Moment ist es ja noch so, dass es wirklich nur ein Dev-Kit, das man sich so kaufen kann und ich weiß gar nicht, ob man es sich gerade kaufen kann. Also es ist eh nur für also vielleicht kriegt nach dem Kickstarter-Geschichte ist dann vorbei gewesen? Ich weiß jetzt nicht, ob du dir das kaufen kannst. So, das ist meine Aussage, die ich gerade mache. Okay, kann. Also was mich halt an der Stelle schon freuen würde, ich glaube 2014 kannst du da echt ein geileres Display reinhauen und hast da anständigere Verbindungen, also ein bisschen HDMI und fertig und nicht so diese Megabox. Also da geht was. Da geht was. Da geht was. Definitiv. Und ich denke auch mit Carmack haben sie da jetzt irgendwie noch jemanden, der Dom hält sich das iPad vors Gesicht. Das hätte zumindest das richtige Gewicht. Würde ich mir schon auch was vor die Nase schnalzen das wollen. Ja. Also es würde wenig genug wiegen. So. Ja. Vielleicht brauche ich doch zwei Nexus 7 dafür. Das klingt plausibel. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich habe auch schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ja. Genau, also wir harren der Dinge und also ich bin auch nach wie vor sehr hin und weg vom Oculus, muss ich sagen. Es gab irgendwie letztens mal eine Frage auf Twitter, ob das jetzt irgendwie komplett in der Ecke liegt hier oder ob wir da noch irgendwie ab und zu reingucken. Und ich gucke wirklich ab und zu noch so, was gerade an neuer Software kommt. Oder es ist hier wirklich, es gibt da jetzt mittlerweile auch eine ganz schöne ein Repository an Software, wo irgendwie so dann immer eingetragen wird, wenn jetzt jemand wieder einen neuen Game-Prototypen oder was auch immer gebastelt hat. Und da kommen viele neue Sachen schon und viele Ideen. Und das ist erstaunlich, wie gut das alles schon funktioniert so. Mit dieser schlechten Auflösung. Ich bin ja sehr gespannt auf den Poppy, haben wir ja schon mal erwähnt hier, also diese kleine 3D, wie hieß es? Diese kleine Box, wo man das iPhone reinstecken kann und dann 3D-Fotos machen kann und auch so durchgucken und dann eben so zumindest auf die iPhone-Auflösung auf beide Augen zu bekommen. Und aus der Vorfreude, weil ich auch gemeint habe beim Becken, ich hätte gerne einen Headmount dafür, weil die iPod Touches jetzt es schon können und so die nächste Generation und iPhone dann hat nochmal mehr Power, da kann man geiles Zeug mitmachen. Und es gibt, interessanterweise gibt es das schon seit 2010, so eine zumindest so eine View-Box, die ist von Hasbro rausgekommen, hier so My 3D Viewer Dingsbums. My Little Pony 3D Viewer. Ja. Wer in Amerika lebt, kann sich die für $5 noch im Ramsch kaufen, jetzt inzwischen. In Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, weil man muss es irgendwie schicken lassen und auf eBay gibt es ein paar Händler und ich wollte es sehen und das Problem ist hauptsächlich, dass es die langen Geräte nicht unterstützt und die Klappe vorne dran, die nicht halten. Das heißt, man muss selber hinhalten. Aber mit so einem Longphone und so nur einer relativ billigen Optik kriegt man schon sehr gutes Zeug hin. Das Problem ist, dass es nicht wie der Oculus so nah ist, das heißt ein bisschen mehr so in den Kasten reingucken. Es hat so mehr so, es ist so ein bisschen besser als das 3DS von dem, was man so an 3D-Effekt hat. Aber was gut funktioniert ist, und es gibt auch so ein, zwei Demos, ist wirklich so das Head-Tracking. Also wenn man den wirklich so an den Kopf hält und dann durch die Gegend fährt, das funktioniert schon super. Wenn man dann noch einen Head-Mount hat und dann der Controller, ich glaube, das ist der geile Scheiß, das will man haben. Und die Latenz ist ein bisschen höher als beim Oculus es fällt nicht so wahnsinnig negativ auf. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass der Oculus eine kleine Welle lostreten wird. Glaube ich auch, ja. Aber was ich jetzt mit dem Viewmaster-Ding da, also wie heißt das? Mit Poppy? Mit dem 3D-Ding, das wir hier haben. Hasbro My 3D oder sowas. Ja, ja. Da hatte ich nicht so diese Entkörperlichungserfahrung wie mit dem Oculus. Ich glaube, wegen diesem bisschen diesem Box-Effekt. Hm. Weil der Oculus ja schon ein bisschen mehr Fischauge auf dem Auge, auf den Linsen hat. Ja. Und auch die Bildschirme weiter, also so ein bisschen anders angeordnet sein können, damit das überhaupt funktioniert. Also das kriegst du rein technisch mit der Distanz, glaube ich, mit einem iPod Touch einfach nicht hin. Ja. Nichtsdestotrotz ist es cool genug, dass es schon viel mehr Spaß macht als diese Arcade-Geschichten, die es damals ja auch schon gab, fand Klar. ich. Ja. Also da ist Potential. Potential. Alles wird jetzt 3D ich und mein Virtual Poppy, Reality. Ich will mein Poppy. Und wir müssen alle nochmal Neuromancer lesen, damit wir irgendwie wissen, wie das alles heißt. Was jetzt denn demnächst für uns zukommt. Was heißt nochmal? Ich bin doch komplett ungebildet. Na, dann musst du es jetzt lesen. Es scheint so. Ja. Sonst kannst du gar nicht folgen dann, wenn jetzt irgendwie alle ihr Vokabular aus Gibson-Romanen wieder ableiten. Weißt du gar nicht, warum. Irgendwer hat ja diesen leeren Punkt in unser Skript eingebaut. Ja, willst du da was einfüllen? Da wollte ich jetzt noch was einfüllen, ganz spontan. Mhm. Das ja, ich weiß, Martin freut sich jetzt unglaublich. Mhm. Nein, was mir jetzt aufgefallen ist, dass letztens Comic-Con war. Ach ja, das ist auch schon vorbeigegangen. Und da geht es ja unter anderem um Comics, aber wenn man nicht dahin geht, dann geht es da eigentlich nicht um Comics, sondern um TV-Shows. Und so gefühlt. Okay. Das wollte ich nur nochmal ansprechen, denn auf YouTube sind natürlich die ganzen Panels unserer Lieblingsshows zu sehen, die eigentlich immer ganz nett sind. Und ich schaue mir die immer gern an, wenn dann die Comic-Con vorbei ist. Doctor Who oder Game of Thrones etc. pp. Kann man sich da angucken. Und wenn wir bei Doctor Who schon sind, es gibt ja einen neuen Doktor. Ja, jetzt mal saure Gurkenzeit, das kann man sowas auch erwähnen. Ja, also ich habe ja tatsächlich, also der wurde ja an meinem Geburtstag vorgestellt. Ja. Und ich habe dann tatsächlich meine Geburtstagsfeierlichkeiten kurz unterbrochen und live gestreamt, diese seltsame Sendung, die da auf der BBC läuft. Ich habe sie leider nicht gesehen, die gibt es, glaube ich, auch nicht zum Nachgucken. Das war so absurd. Was war denn da? Naja, also es war halt irgendwie so um 19 Uhr Ortszeit in Großbritannien gab es halt so diese Event-Show eine halbe Stunde lang, die halt nur um diese Frage aufgebaut hat, wer ist der nächste Doktor? Mhm. Und dann haben sie halt irgendwelche C-Kategorien Nebendarsteller irgendwie auf die Couch gesetzt. Irgendwie der berühmteste Nebendarsteller, der da war, war irgendwie der Großvater von von wem gleich wieder? Donna. Von Donna, genau. Also der Vater von Donna, oder? Ja. Ja. Das war so die Kategorie berühmtester Typ, der da auf der Couch saß. Und ansonsten halt irgendwie noch so wirklich so Leute, wo du dich fragst, so, ach ja, genau, die Folge vor 8 Jahren, da ist der kurz für 5 Minuten aufgetaucht am Rande des Bildschirms. Wo ja sehr gut eigentlich der neue Doktor auch hingepasst hätte dann auf diese Couch. Ja, schon ein bisschen. Aber es war halt irgendwie total absurd, weil sie hatten da irgendwie versucht, volles Happening zu machen und mit Studiopublikum und so, who is the next Doctor? Und jetzt gleich in 20 Minuten sagen es wir euch und wer ist der nächste Doktor? Und jetzt gucken wir nochmal einen Einspieler, der erklärt, was Doctor Who eigentlich ist. Und ich hätte es ja netter gefunden, wenn sie da so 10 Personen hingesetzt hätten und verlässt immer einer den Raum, der es jetzt nicht ist. Das wäre lustig gewesen, ja. Ja. Nee, es war dann ein bisschen absurd, weil irgendwie dann ging es halt noch darum so, ist es eine Frau, ist es vielleicht eine Frau, oh Wunder, und dann hat sich Moffat halt irgendwie nicht entblödet zu sagen, ja nie, Doctor Who ist dann eine Frau, wenn die Queen von einem Mann gespielt wird. So. Hä? Fand ich ein bisschen komisch so als Aussage, aber Und dann ging es halt irgendwie noch, also es ging gefühlt eine Ewigkeit irgendwie um diese Frage und zum Schluss war es dann irgendwie total antiklimaktisch, weil sie dann gesagt haben, ja hier, komm mal raus, Dr. Who. Interessant. Ja, wie heißt der? Peter Capaldi. Peter Capaldi. Also das war jetzt Spoiler für die Leute, die es so sehen wollen. Aber das Lustige fand ich als Trivia-Titbit, dass er ja schon mal mitgespielt hat bei Dr. Who. In einer Folge, und zwar in der gleichen Folge, in der auch Amy eine Nebenrolle hatte. Genau. Also noch nicht als Amy. Genau, die Dingsbums of Pompeii. Die ja besonders, auch gar nicht besonders gut war, fand ich. die Folge an sich. Also, aber anscheinend rekrutiert man da so seine Darsteller. Diese Seuche da, oder was war das? Nein, Pompeji. Der Untergang von Pompeji. Ach so, ja. Ja, und da ist irgendwie Amy in der Nebenrolle drin schon. Und, Peter Capaldi auch. Ich erinnere mich noch grob. Der auch bei Torchwood in der dritten Staffel eine Rolle hat. Eine größere. Ja. Und es war ja auch so, dass Martha hatte ja irgendwie auch schon eine Nebenrolle. Genau. Also die hatte ja irgendwie dieser Wolf, Bad Wolf. Sie hat ihre Cousine gespielt. Genau. Mhm. I see. Ja, ja. Ja, und von wem kam dann der Kommentar, in Großbritannien gibt es nicht so viele Darsteller? Sie haben halt alle schon mitgespielt bei Doctor Who, das ist so das Ding. Ja. Ja. Ah. Aber wenn wir schon bei komischen Verbindungen sind und so Science Fiction, Stargate. Ja. Stargate, Daniel Jackson? Ja. Ist welcher von beiden? Was? Welcher von beiden? Film oder Serie, TV? Serie, okay. Film nicht. Der wiederum spielt jetzt gerade in einer Krankenhausserie, die Saving Hope heißt. Und das ist so ein Crossover zwischen Ghost Whisperer und Grey's Anatomy. Vom Gefühl her. Und er ist die erste Staffel über im Koma und guckt sich das alles mit an. Und ich habe ihn fast nicht wiedererkannt. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Der ist ja übrigens auch verheiratet mit Michael Shanks heißt er, glaube Michael Shanks heißt er, genau. Und der ist, glaube ich, verheiratet mit Lexa Dark, die in Andromeda den Bordcomputer spielt. Ah, okay. Aber die Serie ist ganz, also wenn man so diese Grey's Anatomy-Ecke mag, dann ist die Serie ganz gut. Gut. Und es spielt noch jemand mit, nämlich von Vampire Diaries, der Elijah, als eine positive Hauptrolle, was so ein Ober-Mega-Vampir ist, was auch seltsam ist. Okay, Vampire Diaries kenne ich nicht. Ja, wollen wir noch weiter irgendwie Fernsehen hören? Nö. Gravity Falls. Ich habe gehört, dass irgendwie... Oh, Gravity Falls? Mhm. Okay. Sehr The cool, Dome ist interessant, Serie. Aber... Also so eine komische Serie, die gerade in Amerika anläuft, mit auf einmal ist also Stephen King kurz Geschichte verserialisiert und auf einmal so Dom über Stadt. Wobei, da habe ich irgendwie bei 2015 gehört, dass es irgendwie die erste Folge ist ganz gut, aber dann. Das ist halt so, okay, was machen sie draus? Ist so die Frage, die man sich stellt, und ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, aber nur hier gehört, dass die anfängt. Und eine Science-Fiction-Serie, die heißt was habe ich vorher gesagt? Continuum, genau. Ja. Taugt dir was? Also ich habe die erste Folge gesehen, die klingt vielversprechend so. Okay, also weil ich fand so die Idee so ganz nett. Ja, und Black Orphan ist ja auch noch interessant, so Science-Fiction-mäßig. Es fängt wieder viel Zeug an, was man gucken könnte, wenn man Zeit hätte. Ah ja, und September ist auch bald. Lost ist jetzt auf Watch Ever. Ja. Lost is on Watch Ever. Und Orange is the New Black. Doctor Who ist ja auch auf Watch Ever. Das ist auch auf Watch Ever, ja. Ist aber noch nicht komplett durch. Noch nicht komplett und nicht... Also die letzte Folge fehlt noch von Staffel 7. Ah ja. Okay. Ja, und ich habe in eine alte Doctor Who-Folge mit Colin Baker reingeguckt. Mhm. Dem sechsten, keine Ahnung, Doktor. Das hört sich spontan richtig an. Was sehr lustig war so die Struktur. Also wie hat man damals Doctor Who-Scripts geschrieben? Dialog war, was machen wir jetzt? Ich erkläre es später. Und nun, ich erkläre es später. Oh, Doktor, es ist alles so schlimm. Ich erkläre es später. Echt? Also, hat er gesagt, ich erkläre es später wirklich? Weil ja, jetzt sagt er halt nichts mehr. Nein, sagt er, Fantastic nein, und normalerweise macht er, normalerweise erklärt er dann irgendwas. Ich fand bloß erschreckend, zumindest in dieser Folge, die ich gesehen habe, so die weibliche Hauptfigur, die tatsächlich in jedem Satz, den sie in der Folge gesagt hat, eine Frage gestellt hat. Mhm. Also, wie kommen wir hier raus? Was machen wir jetzt? Was ist das? Etc. pp. Ja. Das war irgendwie strange. Naja. Es ist übrigens wirklich der sechste Doktor. So. Ja. Ich habe das gerade verifiziert. Bin beeindruckt. Gut, dann kommen wir doch mal zu dem beliebten Konsumteil. Als ob wir da nicht eh schon wären. Ich habe gesehen, dass Dominik was spielt und habe mir das dann auch angeguckt. Mhm. Habe das dann knallhart geklaut und hier in die Agenda reingeschrieben. Ach, sehr gerne. Nämlich, das Ganze heißt Dream of Pixels. Mhm. Das ist so eine Art umgekehrtes Tetris. Jo. Ja. Umgekehrt im örtlichen Sinne sogar. Also, ja. Du hast so, stellt euch mal vor, einen Block aus Käse, aus dem ihr Tetris-Steine rausschneidet. Der von oben nach unten fährt. Aber genau, trotzdem von oben nach unten fährt, aber oben sind ja die massiven Teile, genau. Und unten darf nichts berühren. Ja. Ich bin gerade massiv abgelegt von der Vorstellung. Alles Blocks aus Käse? Ja, Blocks aus Käse, mit denen man Tetris spielt. Übrigens sehr schön natürlich, wenn ihr ein Buffet macht, Geburtstagsbuffet oder so. Das ist echt eine gute Idee. Und dann aus einem Block aus Käse Tetris Steine schneiden. Ja, auch verschiedene Käse, so Ziegenkäse-Stange, weißt du? Und dann so aus Emmentaler irgendwie so dieses Podestchen ausschneiden. Entschuldigung, Thema. Genau, also von oben fährt dieser Block rein und man schneidet da sozusagen Käse Teile raus. Ja. Und die App sagt dir immer, welches Käseteil du rausschneidest. Also welche Form das haben muss. Genau. Und dann musst du dich entscheiden, wo du das Käseteil rausschneiden kannst. Und da gibt es so ein Challenge, dass ab und zu ein Tetris-förmiges Teil musst du gezielt rausschneiden, dann musst du ein bisschen drumherum schneiden vorher. Der Mund ist gar nicht erwischt. Aus Käse und die App auch nicht. Ich habe so Hunger auf Käse gerade. Er hat mit Käse nichts zu tun, eher mit. Es hat optisch irgendwie so ein Braid-Style, hatte ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen. Ja, stimmt. Sehr hübsch auch, wie sie die Ebenen hinbekommen haben, finde ich. Und auch die Steuerung ist auch eigentlich super, weil man kann so rumtippen. Es ist besser. Also bei Tetris musst du ja immer noch irgendwie groß drehen und hier kannst du zwar auch drehen, aber du musst nicht unbedingt. Und sie haben echt eine ganz gute Steuerung hinbekommen. Ja, und das so Drehen ist auch gut gelöst, so mit diesem Hochflicken dann noch und so. Ja. Ich habe am Anfang nicht verstanden, wann ich was rausschneiden kann und wann nicht. Und zwar, man kann dann was rausschneiden, wenn dieses Stück praktisch nach unten fallen kann, auch über Umwege, aber es muss zumindest durchpassen. Ja. Dann kann man es rausschneiden, weil da habe ich ab und zu am Anfang Probleme gehabt, das zu verstehen, was da Sache war. Ich spiele es aber nicht besonders oft, muss ich feststellen. Hast du es öfter gespielt denn, oder findest du es auch noch hübsch? Ich habe es jetzt auch nicht, also ich spiele momentan eh nicht so wahnsinnig viel, deswegen sagt das jetzt auch nicht viel aus, aber ich habe es jetzt auch irgendwie nur eine halbe Stunde ein bisschen gezockt und dann. Ja, aber grundsätzlich ist es so für so ein Knobelding das Geld wert und man kann ja dann irgendwelche Highscores spielen. Ich habe gar nicht so, wie viele Modis gibt es dann noch? Es gibt ja noch so einiges. Nur den einen Modus. Und was ein bisschen schräg fand, ich habe das halt auf Twitter geteilt dann, weil da so tolles animiertes GIF. Da habe ich gedacht, vom Spielen, was ich gerade gemacht habe, nö, nur dieses Standbild vibriert so ein bisschen. Also so diese Ansicht, die man an sich so hat. Tja. Dream of Pixels in einem App Store in ihrer Nähe. Und dann, ich muss mich ja beherrschen, nicht zu lachen, aber wir haben tatsächlich ein Ouya-Spiel, das wir hier vorstellen. Ja, ich hatte Spaß mit einem Ouya-Spiel vorgestern. Nein. So am Abend noch bei einem Kumpel gewesen, der sich auch eine Ouya gekauft hat, also nicht mal auf meiner eigenen Ouya. Ist jetzt auch kein Titel, der jetzt so exklusiv wäre, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es den für die anderen Plattformen gibt. Also für iOS gibt es den. Ja, aber für andere Konsolen wirklich. Auf alle Fälle, You Don't Know Jack. Auf der Ouya ist die englische Variante. Ich glaube, Deutsch gab es da auch nicht. Das heißt, man braucht. Es gibt die eh nicht auf Deutsch, glaube ich. Nicht mehr, die neuen. Mm-mm. Also die alten gab es ja auch lokalisiert. Was braucht man mehr sagen zu You Don't Know Jack? Bisschen nervig ist halt natürlich der normale Controller, weil du halt die Antworten so über die Buttons rechts machst, aber von der Anordnung her kriegt man es schon hin, versteht man auch und kann es auch lesen. Und es ist toller You Don't Know Jack-Content. Und auch Multiplayer, also weil die iOS-Varianten sind ja alle Singleplayer. Nee, Multiplayer und sogar so, dass du, ich weiß nicht genau, ich habe leider nicht ausprobiert, dass du mehr Spieler noch über Android-Devices zumindest. Vielleicht auch iOS, da ist so ein QR-Code rechts im Eck, dass du zumindest ein Android-Device, aber vielleicht auch ein iPhone als Controller benutzen kannst, um die Antworten zu geben, wenn du jetzt mal nicht gerade 4 Ouya-Controller hast. Wobei ich festgestellt hatte, wir haben inzwischen genug. Das ist alles beängstigend. ihr habt das aber schon von dem geschenkten Geld gekauft, oder? Genau. Ja. War auch das so. Muss man ja auch wissen. Ouya hat jetzt gerade Geld verschenkt. Und so an alle Kickstarter-Mitmacher haben sie jetzt irgendwie 13,37 Euro, weil sie ja so super lead sind, als Store-Credit rausgegeben, damit auch wirklich mal, nachdem es halt schlechte Presse gab, dass keiner was kauft, gehe ich mal von aus, dass sie jetzt die Nummer angestoßen haben. Hier so, habt ein bisschen Geld, kauft doch mal was, damit das nicht so kacke aussieht hier. Und das funktioniert. Genau, haben wir an der Stelle verwendet. Und also ich kann You Don't Know Jack Multiplayer empfehlen für Leute. Also wenn ihr Leute habt, mit denen ihr so Quizspiele, die sich auch um nicht, also auch natürlich um Trivia, so amerikanisch, aber auch so ein bisschen so verschrobene Rätselgeschichten, wie bei der Serie üblich ist, auch mit sowas auseinandersetzen, dann kauft euch das und spielt das. Es macht einfach Spaß ohne Ende. Mhm. Ja. Ja, also überhaupt You Don't Know Jack ist auch auf iOS eine Empfehlung, wenn auch diese ganze In-App-Coins-Kaufgeschichte so ein bisschen nervt, aber wenn man darüber hinwegsehen kann oder sich unter Kontrolle hat, dann ist es auch ganz schön. Jo, und dann hattest du gerade schon erwähnt, dass du 3DS-Spiele kauftest. Ich kaufte ein 3DS-Spiel, das ich fast verpasst hätte, wenn da nicht so ein Insert Moin vorbeigekommen wäre, der darüber gesprochen hatte. Und ich war ja selber bei Insert Moin um Mario RPG, ne, hätte ich nicht, fuck, wie heißt es denn? Um Paper Mario fürs 3DS das ist zu besprechen. Schon ein Weilchen her. Und jetzt ist halt wieder ein Teil rausgekommen für die Mario RPG-Serie, weil Paper Mario auch so halbwegs dazugehört. Ja. RPG im Sinne von Role-Playing Game. Genau, und das ist der Titel heißt Mario und Luigi Dream Team, kam ungefähr vor einem Monat raus schon. Mhm. Inzwischen, ich habe mir gedacht, ich spreche mal erst drüber, nachdem ich es ein bisschen länger gespielt habe, weil es wieder so ein Spiel ist, das ich durchspielen will. Okay. Und ich muss feststellen, ein grandioser Titel, wenn man diese Serie mag. Ja, also das ist, muss man immer dazu sagen, weil das ist halt ein Rollenspiel mit Mario und Luigi, wie sie durch die Gegend laufen und da. Oh, das ist auch so eine seltsame Mischung irgendwie aus JRPG, Kingdom Hearts, also von der Mechanik her. Es ist irgendwie so ein bisschen immer nicht Fisch, nicht Fleisch, so für mich. Für mich ist es von der Mechanik her die ideale Mischung und von der Story her ist es mir halt wurscht, dass es Mario ist. Das ist halt nicht, es hilft nicht besonders viel, weil es halt irgendwie natürlich wird wieder irgendwie Peach so halb entführt und dann ist irgendwie noch ein Bösewicht und Bowser macht sich groß und das Klassische, die Story ist mir nicht so wichtig. Sie ist nicht schlimm und sie ist ganz putzig. So die Unterabteilungen sind ganz putzig. Mir wäre es eigentlich lieber, dieselbe Mechanik auf einem ein bisschen inspirierenden Spielthematik zu haben. Mhm. Weil die Spielmechanik ist, du läufst im Endeffekt in so einer Oberwelt rum, in der du auch so ein bisschen Jump'n'Run-Elemente hast, aber nicht besonders viel. So ist es ganz ähnlich wie bei Paper Mario. Und da kannst du die Leute ansprechen, indem du so in so Art drückst. Und da gibt's halt auch Monster und bei Kontakt kannst du mit denen kämpfen oder musst du mit denen kämpfen. Mhm. Und wenn die dich irgendwie zuerst mit ihrem Move kontaktieren, dann haben die ein bisschen einen Vorteil. Und wenn du draufhüpfst oder draufhämmerst, dann hast du ein bisschen einen Vorteil am Anfang. Und dann passiert halt so ein ganz normaler Rollenspielkampf, der jetzt nicht wie bei dem letzten Paper Mario so mit Stickers und mit ganz wenig Rollenspielelementen war, sondern jetzt wieder sehr viel Rollenspielelemente hat. Das heißt, du levelst verschiedene Werte. Das Schönste davon ist das Dash, also Mustache-Wert. So. Ah. Je mehr Mustache, desto mehr Glück hast du. Also kritische Treffer. Das ist sehr fein. Und das Schöne ist halt, dass es halt nicht so ein normales Rollenspiel, du wärst außen, dann passiert was ist, sondern es ist immer mit ein bisschen Action-Element, so ein bisschen Quicktime-Events mit jedem Angriff und du siehst bei jedem Monster auch, du kannst mit der Zeit lernen, wie sie sich verhalten und wenn du es genau weißt, kannst du halt ausweichen und Counters machen und hast halt an der Stelle noch Spaß, was ich bei anderen Rollenspielen irgendwie nicht mehr habe. Wenn ihr bei Final Fantasy geht es mir irgendwann mal so durchs Hirn, dass ich irgendwie dieselben Dialoge 27.000 Mal runterdrücken muss, nur um zu leveln. Und hier muss ich wenigstens noch hopfen. Malz. Genau. Ich überlege gerade, ob das grüne Hopfen ist oder das rote. Egal. Und sehr schöne Sache. Nicht zu harte Rätsel, nicht zu harte Kämpfe. Also eigentlich alles relativ easy, aber auch nicht super easy. Also man kann schon auch immer ganz gut sterben. Und nicht so grinding-intensiv. Nicht so grinding-intensiv, wie man ansonsten von Rollenspielen erwartet, aber schon so, also es hilft. Also wenn man halt nicht so grindet, wird es halt härter. Das ist auch praktisch, weil wenn man ein bisschen durchrast, dann kann man es auch schaffen. Aber dann heißt es so, ich habe schon einen Bosskampf irgendwie viermal gemacht dann an der Stelle. Sehr schöne Bosskämpfe. Ja, sehr schöne Bosskämpfe. Auch Bosskämpfe wieder, die so die Stärken von Nintendo ausspielen. Also es gibt einmal so eine Geschichte, da musst du den DS drehen und hast du mehr so ein musst du mit dem Stift irgendwas machen auf der rechten Seite oder so und du hast Special Moves, die auch so wieder alle Sensoriken von dem Ding ausnutzen. Auch wieder ein übliches Problem beim 3DS. Dann nimmt der Motion-Steuerung her und was macht er dann natürlich den 3D-Effekt aus? Hat aber den Nachteil, also man kann, dann bieten sie einem einen Schalter an, dass man den 3D-Effekt trotzdem anmachen kann, so in dieser einen Motion-Attacke. Beziehungsweise, wenn du es nicht per Hand ausmachst, hast du auch das Problem, dass du trotzdem dieses Geflacker hast, wenn du so seitlich guckst. Ja, du hast halt nur dasselbe Bild auf beiden halben Bildschirmen, aber du hast trotzdem diesen kurzen Moment, wo du nichts siehst durch dieses Prism-Ding, was da vorne drauf ist. Prism, oh. ja. Ich habe es jetzt halb durch, glaube ich. So, von der Zeit her. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Mir macht das Genre irre viel Spaß. Es ist echt schön gemacht. Interessant ist auch, dass sie an der Stelle, sie haben die Grafiken, also die Figurengrafiken, haben sie Sprites gemacht, wirklich. Also nicht, die Figurengrafiken sind nicht wirkliche 3D-Grafiken, sondern die sind wirklich so Sprites, die so ein bisschen Cell-Shading-mäßig angemalt sind vom Gefühl her und halt okay. So, weiß ich, 90 Grad, 45 Grad Ansichten haben und so. Es hat so nochmal einen anderen Retro-Charme an der Stelle. Kannst du auch wieder nur auf dem 3DS machen, weil die Auflösung eh so beschissen ist, dass es gut reinpasst. Ja, aber macht Spaß und ich bin jetzt schon, das ist jetzt echt mit die ehrlichste Ansage an der Stelle, ich habe jetzt schon das vierte Spiel, das ich durchgespielt habe und bin oder durchspielen werde und für so eine Konsole, so eine Handheld-Konsole, vier große Spiele zum gut durchspielen und sogar noch ein paar Titel, die man mal unterwegs spielen kann, wenn man will. Ja, sowas wie Mario Kart oder diese Tetris-Varianten, die es da so gibt. Das Gerät, so sehr ich drüber gelästert habe, ich muss ehrlich sagen, ich spiele damit und habe Spaß und ja, das ist okay, das wird auch noch länger leben, glaube ich, so wie es ist. Ja, also ist in der Tat irgendwie also das Ding von Nintendo, das gerade am besten funktioniert. Ja. Jo, und dann, du sprachst es gerade schon an, du podcastest ja ab und zu mal fremd. Ja. Ja. Das passiert und, ab und zu. Das hast du wieder getan. Das sagt ja der Richtige. Ich bin nur in meinen eigenen Podcasts. Also. ich war bei Insert Moin wieder mal mit Manu Spied und Hessi diesmal. Dem sehr geschätzten Herrn Hessmann. Die auch sehr nett. Und er hat auch gut reingepasst. Ich meine, er ist ja Raketenwissenschaftler. Ja, ja. Und wir haben über Rumpdkapsel gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr Rumpdkapsel mitgekriegt habt. Also erstmal, der Name ist ja irgendwie mit Y. um das mal nicht werden zu sagen. Und spricht sich Rumpdkapsel. Ach, mit N eben, ja? Also mit M? Nee, ich weiß nicht. Ich frag dich ja. Ich sprich's halt einfach nur aus, wie es geschrieben ist. Ich bin jetzt kein Schwede. Ich glaube, es ist ein schwedisches Game. Ah. So, also man müsste es jetzt schwedisch aussprechen. Und was es ist, ist ein sehr... Rumpd. Ein sehr minimalistisches Realtime-Strategy-Game. Und ja, ich meine, wer mehr dazu hören will, kann natürlich den Insert Moin hören. Ich kann es bedingt empfehlen. Also es ist so... Man kann es genießen, einmal durchspielen, zweimal durchspielen. Wenn einem das genug ist, dann auf alle Fälle shoppen. Wenn es einem nicht genug ist, ist recht viel mehr gibt es, glaube ich, für meine Begriffe nicht her. Ich habe es noch ein drittes Mal gespielt, aber die Spielmechanik ist halt auch so eng, da kann man nicht so viel machen. Okay. Aber die Stimmung ist toll, man ist zwei Stunden lang, also so ein Durchspielen dauert, wenn man gut ist, also wenn man es ganz schafft, so ungefähr ein bisschen über eine Stunde. Und das ist auf alle Fälle ein Genuss. Also es einmal durchzuspielen ist einfach wirklich schön. Leider kann man nicht viel feilen dann mehr, finde ich. Also ich bin so ein bisschen mit so einem faden Nachgeschmack von eigentlich könnte es viel mehr sein und ich hätte gerne viel mehr, aber der das gemacht hat, ist ein ziemlicher Minimalist und der hat es halt reduziert und findet es wahrscheinlich so gut und da ist, glaube ich, auch Stopp. So. Kannst du noch kurz was dazu sagen, was das jetzt, also du hast Realtime-Strategy gesagt, anhand der Bilder kann man sich das nicht so ganz vorstellen. Okay. Also du beginnst, du hast eine Raumstation, die du aufbaust und du hast Angriffswellen, die dann kommen, die du abwehren musst. Also ein bisschen Tower Defense quasi. So ein bisschen Tower Defense auch. Okay, das macht Sinn. Aber, und du musst halt auch deine Raumstation aufbauen mit ein bisschen Ressourcenmanagement. Also du hast Korridore, die du bauen kannst, musst du einen Generator bauen, der so die eine Ressource macht. Dann gibt es so eine Ressource, die du abbauen kannst. Das sind so lila Dinger, da musst du immer erst hinbauen und dann diesen Abbauraum hinbauen. Dann gibt es Futter, das du erst wachsen lassen musst und dann in den in der Küche dann verarbeiten, damit du Futter hast und dann hast du eigentlich alle Komponenten, die du brauchst und dann kannst du noch mit Quartieren mehr Leute dir ranzüchten und mit den Waffenräumen eben dich gegen die anderen verteidigen. Und der Clou ist halt irgendwie, dass du den Raum immer so mit Tetris-Steinen auch baust. Ja? Also du, sowohl den Korridor als auch die Räume baust du mit Titelsteine und die müssen dahin passen und da kannst du kompakter bauen. Und es gibt noch eine kleine Forschungskomponente, wenn du an die vier Ecken des Screens des Bereichs gehst, da kannst du mit einem Korridor hinbauen und dann Leute hinschicken, die erforschen dann ein paar Eigenschaften. Da gibt es vier, die sind auch immer an der gleichen Stelle. Und da musst du halt möglichst lange durchhalten, beziehungsweise 28 Waves, glaube ich, wenn du durchhältst, das ist so das Hauptziel, beziehungsweise alle vier von diesen Quadern erforschen, ist das andere. Ja. Also Raumkapsel ja. heißt es dann auf Deutsch. Dachte ich mir schon. Tja, liegt nahe. Wir haben das gerade nochmal verifiziert. Ich habe auch so eure Begeisterung, so, oh, ja klar. Ich habe vorher überhaupt nichts damit anfangen können, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt. Es ist interessanterweise auf der Vita rausgekommen als erstes und dann jetzt auf iOS. Und Android. Und der hat aber schon viele nicht kommerzielle Spiele gemacht vorher. Der, genau. Wie heißt er denn? Grapefruit? Grapefruit. Ja, und damit sind wir dann am Ende dieser Agenda angekommen für heute. Ja, ist da sonst noch irgendwas zu sagen? Es wird hier schon Luft gefächert. Ja, es ist immer noch zu heiß, meine Damen und Herren. Es soll ein bisschen milder werden. Ja. Es soll ein bisschen was werden? Milder. Milder. Milder. Ich muss wieder an Käse denken. Milden Käse? Oh mein Gott. Nein, milde. Milde Käse. Milder. Ja, wir schneiden uns jetzt noch ein paar Tetris-Stücke. Aus dem Käse? Aus dem Käse. Und verabschieden uns. Genau. Tschüss. Und ihr dürft uns gerne irgendwie Fotos von euren selbstgebastelten Tetris-Käse-Sets oder mal wieder Hörerkommentare könnt ihr auch machen, oder? Ich gestehe, dass ich nicht geguckt habe die letzten zwei Wochen. aber ich sollte mal wieder gucken. Ja. Und der bevorzugte Weg wäre immer noch? Wie es auf der Webseite steht. Okay. Du wirst echt so ein Podcast, den man auch in 10 Jahren hören kann und dann noch auf die Webseite und noch einen Kommentar für die aktuellen abgeben. Sehr schön. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber ist auch nicht so wichtig. wir verabschieden uns, wünschen euch noch eine schöne Restwoche und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Käsenmilbe. Servus. Strömmen blir bruten och då blir det stopp, pop, pop, pop, pop, pop, pop.